Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute die Krise der Union, CDU und CSU zwischen Machtkampf und Richtungsstreit. Eine Sendung von Stefan Detjen, Volker Findhammer, Peter Quay und Martin Steinhage. Frau Dr. Merkel, Sie sind die Veränderung. Getragen von dieser Kraft bitte ich Sie, ziehen auch Sie den Kampfanzug an. Es wird jetzt Zeit für die Frauen. Es war eine Woge plebiszitärer Begeisterung, die Angela Merkel an die Spitze ihrer Partei hob. Die CDU war von der Parteispendenaffäre bis ans Mark erschüttert und die damalige Generalsekretärin stieg weit über das konservative Establishment hinaus zur politischen Hoffnungsträgerin auf. Eine Reihe von Regionalkonferenzen im Frühjahr 2000 wurde zu einem Triumphzug für Angela Merkel, der sie wie auf Schienen ganz nach oben in den Parteivorsitz führte. Heute tourt Merkel wieder zu Regionalkonferenzen durch das Land. Längst aber ist die Route in den mühsamen Ebenen der Politik angelangt. Das vorläufige Ziel von Angela Merkels Winterreise ist Düsseldorf. Anfang Dezember stellt sich die Vorsitzende dort auf dem Parteitag zur Wiederwahl. Frau Merkel hat eine große Solidarität in der CDU. Ich kann Ihnen nur sagen, sie ist der Liebling unserer Basis. Und alle, die ihr was wollen, werden sich auf dem Bundesparteitag wundern. Beteuert gestern Abend Karl-Josef Laumann, ein früherer Maschinenschlosser, der es bis in das Amt des wirtschaftspolitischen Sprechers der CDU-CSU-Bundestagsfraktion brachte und dort zu einem der engsten Vertrauten Merkels wurde. Er gehört zu denen, die in diesen Tagen zum Kreis der möglichen Nachfolger des zurückgetretenen Fraktionsvizes Merz gerechnet wurden. Die jüngsten Personalquerelen in der Unionsfraktion sind nur der vorläufige Höhepunkt einer seit Monaten anhaltenden Serie von sachlichen Auseinandersetzungen und persönlichen Machtkämpfen in der Union. Der Gesundheitskrach der Schwesterparteien, Lästereien aus München gegen die CDU-Vorsitzende, Streit der Unionsministerpräsidenten über die Harzreformen, ein peinliches Hin und Her bei der Drohung mit einer Unterschriftenkampagne gegen den EU-Beitritt der Türkei. Schließlich der Merz-Rücktritt und die Absage Wolfgang Schäubles, ausgerechnet ihm, der sich so oft von Merkel im Stich gelassen und gedemütigt fühlte, hatte die Vorsitzende den Aufgabenbereich von Merz angetragen. Verlassen von ihren beiden wichtigsten Stellvertretern, im Nebel undurchschaubarer Intrigenspekulationen, stand Angela Merkel in dieser Woche einsam wie selten zuvor an der Spitze von Partei und Fraktion. Bei der Suche nach einem März-Nachfolger musste sie sich bis weit in die zweite und dritte Reihe der Fraktion begeben. Mit dem Finanzexperten Michael Meister und dem bisherigen Fraktionsjustiziar Ronald Pofalla sollen nun zwei in der Öffentlichkeit bisher wenig bekannte Politiker in die Fußstapfen von Friedrich Merz treten. Die Dankbarkeit gegenüber der CDU-Vorsitzenden scheint sich in Grenzen zu halten. Eine Abschwächung des CDU-Steuerreformmodells zur Gegenfinanzierung der geplanten Gesundheitsreform hat der designierte Fraktionsvize für Finanzen Michael Meister prompt abgelehnt. Ob und wie Meister und Merkel zusammenkommen, wird sich noch zeigen müssen. Erst einmal stellte sich Meister ganz hinter seinen Vorgänger. Der Friedrich Merz hat eine hervorragende Arbeit geleistet. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren sehr gut zusammengearbeitet. Und er hat ja auch zugesichert, dass er weiterhin dort als Ratgeber und Unterstützer zur Verfügung steht. Seit 1994 gehört Michael Meister dem Deutschen Bundestag an. 3 Jahre zuvor ist der promovierte Mathematiker, der bis zu seinem Wechsel in die Politik bei der Europäischen Raumfahrtbehörde in Darmstadt gearbeitet hat, der CDU beigetreten. Nach der letzten Bundestagswahl wurde er zum Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Finanzen der Bundestagsfraktion gewählt. Insofern hat Meister in allen finanzpolitischen Fragen eng mit seinem Vorgänger Friedrich Merz zusammengearbeitet und die politische Stoßrichtung dürfte die gleiche bleiben. Zunächst einmal werden wir versuchen müssen, klarzumachen, dass wir endlich zurück müssen zu einer nachhaltigen Finanzpolitik in Deutschland. Und in der Steuerpolitik haben wir einen Antrag eingebracht auf der Basis unseres Konzepts 21. Dieses Konzept umfasst unsere steuerpolitischen Vorstellungen und wir wollen das in den kommenden Monaten weiter vorantreiben. Dabei wird Meister sich ganz auf die Finanzpolitik konzentrieren dürfen, denn im Blick auf den Haushalt ist noch ein dritter CDU-Abgeordneter im Bunde, Dietrich Austermann, der langjährige haushaltspolitische Sprecher der Fraktion. Den hatte Merkel nicht explizit genannt, doch die Rolle wird er weiter ausfüllen können. Mit einer weiteren Personalentscheidung stieß Angela Merkel bei vielen Beobachtern jedoch auf Unverständnis. Die Zuständigkeit für die wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Themen legte sie in die Hände von Ronald Pofalla, dem bisherigen Justiziar der Fraktion, der sich bislang nicht als Arbeitsmarktexperte zu erkennen gegeben hatte. Umso mehr wurde gerade diese Entscheidung von Partei- und Fraktionskollegen verteidigt. Er ist ja als Justiziar im geschäftsführenden Vorstand in zentraler politischer Verantwortung und er ist ein enger Vertrauter von Angela Merkel. Und er kann jetzt beides, nämlich in der Sache die Dinge nach vorne bringen, in enger Abstimmung mit der Vorsitzenden, deren Thema die Wirtschaftspolitik ja selber ist, sagt Fraktionskollege Peter Hinze. Und auch der parlamentarische Geschäftsführer Volker Kauder erklärt vorbeugend, Ronald Pofalla sei als Justiziar der Fraktion häufig genug mit Fragen des Wirtschafts- und Haushaltsrechts befasst gewesen. Neben seinem Mandat arbeitet Pofalla als Anwalt in einer Essener Kanzlei, die auch Altkanzler Helmut Kohl in der CDU-Spendenaffäre verteidigte. Unfreiwillig bekannt wurde Pofalla im Frühjahr 2000. Damals wurde 3 Tage vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl seine Immunität aufgehoben und Hausdurchsuchungen durchgeführt. Pofalla, der als Justizminister im Schattenkabinett der Opposition fungierte, wurde wegen Steuerhinterziehung verdächtigt. Die fruchtlosen Ermittlungen waren aber rechtswidrig. Für mich war das eine Existenzgefährdung erster Klasse, sowohl als Abgeordneter wie als Rechtsanwalt. Und damit war ich in meiner gesamten Existenz von meinem Gefühl her total bedroht. Pofalla klagte später gegen die Aufhebung seiner Immunität vor dem Bundesverfassungsgericht, scheiterte aber im Sommer dieses Jahres. Ihm wird absolute Loyalität gegenüber der Parteichefin Angela Merkel nachgesagt. Und zudem gilt er als fähiger Strippenzieher im Berliner Politikbetrieb. Loyale Mitstreiter und Kenner der parteipolitischen Machtapparate sind es, die Angela Merkel zurzeit um sich benötigt. Immer noch, auch nach 4,5 Jahren im Amt der Parteivorsitzenden, wird sie in Teilen des West- und Süddeutschen Unionsestablishments als Fremdkörper in den eigenen Reihen wahrgenommen. Sicher, Merkel hat sich bis tief nach Bayern hinein Respekt verschafft, ihr Machtwille und ihre Durchsetzungskraft haben in der Männerwelt der politischen Stammtische und Hinterzimmerrunden Anerkennung gefunden. Doch die alten Vorbehalte sind geblieben. In München allemal, wo sich Edmund Stoiber gegenüber Merkel bis heute Kraft Erfolges und Erfahrung für den überlegeneren Vorsitzenden hält. Stoiber will sich also, wie ich meine, alle Möglichkeiten offen halten. Er schwankt, ob er im Falle einer Regierungsbildung unter Führung von Frau Merkel als Patriarch sozusagen von München aus eine CDU-gesteuerte Regierung beeinflussen will. Oder er schwankt auch, ob er ein wichtiges Regierungsamt übernehmen will. Auch das ist ja durchaus denkbar. Ich glaube, dass er sich selbst noch nicht darüber im Klaren ist. Und je weniger sich die handelnden Politiker über ihre eigenen Ziele dabei im Klaren sind, umso unklarer ist der Kurs. Meint der Bonner Politikwissenschaftler und einstige CDU-Insider Gerd Langguth. Führende CSU-Mitglieder und Stoiber-Vertraute dagegen versichern, Stoiber wisse seit Beginn dieses Jahres, dass er keine Chance auf eine erneute Kanzlerkandidatur habe. Selbst wenn sich Merkel nicht durchsetzen könne, werde die CDU nicht noch einmal auf die kleine Schwesterpartei zurückgreifen, sondern eher einen ihrer Ministerpräsidenten zum Zuge kommen lassen. Gerade diese Gemengelage aber, ein vom Zwang zur Rücksichtnahme befreiter Stoiber und eine gewachsene Zahl junger, machthungriger Länderfürsten in der CSU schafft das feindselige Klima für Merkel. Die internen Rangeleien der möglichen Diadochen, die herabsetzenden Spitzen gegen Merkel aus München und nicht zuletzt das bedrohliche Schweigen ihres mächtigsten Rivalen Roland Koch schufen den Nährboden, auf dem die Spekulationen über einen Komplott gegen Merkel sprießen konnten. Ich vermute, dass zum einen diese Inhaltsfragen so zugespitzt sind, dass sie auch zu Personalfragen werden. Zum Zweiten ist natürlich vor dem Bundesparteitag im Anfang Dezember jetzt auch noch einmal die Gelegenheit, diese Personalfrage, Bundesvorsitzende, Bundesvorstand, Präsidium zu diskutieren und dadurch spitzt sich das etwas zu. Am Sonntag hatte der thüringische Ministerpräsident Dieter Althaus, einer der treuesten Mitstreiter Merkels, die eigene Partei und die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Im Deutschlandfunk-Interview hatte Althaus auf Nachfrage nicht ausgeschlossen, dass Merkels Gegner den Sturz der Vorsitzenden versuchen wollten. Mehr als den bösen Verdacht konnte oder wollte Althaus öffentlich nicht äußern. Schnell hieß es, er habe die Nörgler und Quertreiber lediglich zwingen wollen, sich öffentlich zur Parteichefin zu bekennen. Der Effekt jedenfalls blieb nicht aus. Noch am Sonntagabend registrierte Angela Merkel zufrieden, wie sich die gesamte Parteiführung genötigt sah, die Putschgerüchte öffentlich zurückzuweisen und sich hinter der Vorsitzenden zu versammeln. Revolten, Komplotte, Putsche, Intrigen gegen Parteivorsitzenden und Kanzler haben in der CDU traditionell keinerlei Aussicht auf Erfolg. Prominentestes Beispiel ist die versuchte Attacke gegen Helmut Kohl beim Bundesparteitag 1989 in Bremen. Wochenlang vorher schwirrten Gerüchte durch die Bundesrepublik. Der Vorsitzende und Kanzler, vor und beim Parteitag von Prostataschmerzen gepeinigt, war aber bestens informiert und gerüstet, und so brach die Front schon im Vorfeld zusammen. Nach einer gezielten Kabinettsumbildung im April 1989, die Kohl-Freund Theo Weigel zum Finanzminister machte und seinen Vorgänger Gerhard Stoltenberg auf den Stuhl des Verteidigungsministers brachte, hörte die Nörgelei unter CDU-Spitzenpolitikern und auch in der Partei nicht auf. Eine Gruppe, darunter Generalsekretär Heiner Geißler, Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, Kurt Biedenkopf und zeitweilig auch Norbert Blüm wollten Kohl als Parteivorsitzenden stürzen und ihm damit mittelfristig den Kanzlerposten nehmen. An seine Stelle sollte der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth treten. Streng geheim, aber vom ersten Moment an von der Kohl-Truppe entdeckt, trafen sich die Frondeure in dem baden-württembergischen Gästehaus im Bonner Stadtteil Schweinheim. Kohl war unterrichtet und tröstete sogar seine engen Mitarbeiter mit den Worten: Ich kenne meine Partei, auf die kann ich mich verlassen. Und so war es auch. Die Christdemokraten wollten weiterhin Kohl. Dem Generalsekretär Heiner Geißler hatte Kohl im Vertrauen auf seine Partei schon vorher reinen Wein eingeschenkt. Ich werde dich nicht mehr als Generalsekretär vorschlagen, sondern Volker Rühe, welcher der Partei damals angenehmer war. Geißler: Ich muss in dieser Entscheidung leider auch den Versuch sehen. Zumindest wird dann unweigerlich der Eindruck erweckt, mich für die Wahlniederlagen der letzten Zeit verantwortlich zu machen, unbeschadet der doch allgemein bekannten Tatsache, dass das Erscheinungsbild einer Partei als Regierungspartei in erster Linie abhängig ist vom Erscheinungsbild des von der Partei gestellten Regierungschefs. Helmut Kohl sah in diesem Moment schon, dass er bald Geschichte machen würde, dass er die deutsche Wiedervereinigung erreichen könnte. Am Vorabend des Parteitages wurde gerade ein erster Schritt dazu getan. Die Ungarn ließen DDR-Bürger über die österreichische Grenze. Kohl sah auch für sich diese positive Entwicklung. Souverän präsentierte er sich den Parteifreunden, unterdrückte mit letzter Kraft seine Prostataschmerzen und im Publikum saß vorsichtshalber sein Leibarzt Professor Möbius. Direkt nach dem Parteitag musste der CDU-Vorsitzende sich dann auch in Mainz operieren lassen. Die Stimmung in der Partei glich damals durchaus der heutigen. Weder Wähler noch Parteifreunde waren begeistert von den Leistungen ihres Vorsitzenden. Es herrschte in der Union die traditionelle Nörgelstimmung, die aber eines ausschloss, nämlich den Vorsitzenden zu stürzen. Kohl ging aus den Wahlen ohne Gegenkandidat als klarer Sieger hervor, wenn auch mit dem schlechtesten Ergebnis aller Zeiten, 77%. Am Ende des Parteitages begann jedoch schon die Versöhnung mit den Kritikern. Wir haben Personalentscheidungen zu treffen gehabt. Wahlen, die dieses Mal sehr viel mehr dramatische Akzente hatten, auch aus der Sicht der Öffentlichkeit. Aber meine Damen und Herren, ich will hier von mir aus sagen, in einem persönlichen Wort an Lothar Späth: Ich bitte ihn auch in Zukunft um eine gute Zusammenarbeit in einer Weise, die gemäß ist, die in seiner Persönlichkeit gemäß ist und die für unsere Partei gemeinsam gut ist. Und ich hoffe, das wird so sein. Für Angela Merkel aber geht es 15 Jahre später nicht nur um die persönliche Machtfrage. Vor allem die Auseinandersetzung zwischen den Schwesterparteien reicht tiefer und ist nach wie vor ungelöst. Als Angela Merkel vor einem Jahr in ihrer Grundsatzrede zum Tag der deutschen Einheit gleichsam über Nacht die Vorschläge der Herzog-Kommission zur Reform der sozialen Sicherungssysteme zur verbindlichen CDU-Programmatik erklärte, leitete sie damit einen historischen Bruch im Selbstverständnis christdemokratischer Politik ein. Im Prinzip forciert ja Frau Merkel und hier übrigens in großer Einigkeit mit Friedrich Merz ein Bruch mit der Blüm-CDU, wenn man so will. Andere sagen es mit dem rheinischen Kapitalismus, wie er sich so entwickelt hat in all den Zeiten. Frau Merkel ist eine sehr viel entschiedenere Marktwirtschaftlerin und das will sie auch ordnungspolitisch in der einen oder anderen Form durchsetzen. Meint CDU-Kenner Gerd Langguth. In dem Augenblick aber, in dem sich die CDU vom sozialpolitischen Leitbild der 70er und 80er Jahre verabschiedete, trat die CSU als offensive Wahrerin des sozialen Gewissens der Union auf die Bühne. Beim CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember letzten Jahres schwor Angela Merkel ihre Parteifreunde auf die Idee einer Gesundheitsprämie ein, mit einer einheitlichen Kopfpauschale, ergänzt durch einen Solidarausgleich. Merkel nahm in Kauf, dass die CSU das Modell grundsätzlich ablehnte. Selbstbewusst, ja geradezu provokativ, ging die CDU-Vorsitzende in Leipzig über bayerische Bedenken hinweg. Wie sagt man bei euch im Süden? Mir san mir. Und wie sagt man bei mir im Norden? Wat mut, dat mut. CSU-Chef Edmund Stoiber hatte an gleicher Stelle höchst skeptisch erwidert: Am Ende müssen Sozialreformen und Steuerreform gut zusammenpassen. Ich gehe davon aus, meine sehr verehrten Damen und Herren, das wird noch sehr schwierig werden, aber wir werden auch hier eine gemeinsame Lösung finden. Instinktsicher hatte der Bayer den Finger in die Wunde gelegt, denn in Leipzig hatten sich die Christdemokraten nicht nur auf die Kopfpauschale verständigt, sondern auch auf eine nicht minder radikale Steuerreform mit dem Ziel, den Bürgern spürbar mehr Geld in der Tasche zu belassen. Stoiber argumentierte, dass beides nicht zusammenpasse, weniger Steuern auf der einen und einen milliardenschweren Sozialausgleich für die Gesundheitsprämie auf der anderen Seite. Vor allem Stoibers Parteifreund Horst Seehofer schoss fortan buchstäblich aus allen Rohren gegen die CDU-Pauschale. Das Konzept der Schwesterpartei sei das unsozialste, was er je gesehen habe, wütete der Gesundheits- und Sozialexperte Land auf Land ab. Die zentrale Frage bei der Kopfprämie heißt, dass sie in isolierter Betrachtung zunächst dazu führt, dass die Gutverdiener entlastet werden, damit die Rentner, die Familien und die Geringverdiener belastet werden. Die Gegner der Kopfpauschale machten es sich bei ihrer Argumentation leicht. Wenn der Chefarzt und die Putzfrau die gleiche Prämie in Höhe von rund 180 Euro zahlen, sei das nun einmal zutiefst ungerecht. Die CDU hatte dem lange Zeit nicht viel entgegenzusetzen, außer der Botschaft, die Pauschale sei keinesfalls unsozial, doch glauben wollte das kaum jemand. Selbst in der eigenen Wählerschaft stieß und stößt die Idee auf Ablehnung. Erst als kürzlich unabhängige Wissenschaftler Berechnungen veröffentlichten, die zumindest suggerierten, dass die Einheitsprämie mit einem Sozialausgleich über Steuern keineswegs unausgewogen sei, bekamen die Christdemokraten wieder Oberwasser. Flugs konterte die CSU mit Horst Seehofer erneut. Wenn man dies über den Bundeshaushalt finanzieren möchte, den Solidarausgleich, wäre das eine sichere Steuererhöhung. Tatsächlich wären je nach Schätzung zwischen 28 und 45 Milliarden Euro pro Jahr nötig, um Geringverdienern einen Zuschuss gewähren und Kinder weiterhin beitragsfrei mitversichern zu können. Nur ein Teil davon ließe sich dadurch aufbringen, dass der Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung dem Lohn zugeschlagen und versteuert werden müsste, so wie die CDU dies vorhat. Um die restliche Summe zu finanzieren, neigt Angela Merkel derzeit dazu, die eigenen in Leipzig verabschiedeten Steuerreformpläne der CDU weniger großzügig ausfallen zu lassen und gibt sich weiter optimistisch, dass es mit der CSU schon eine Einigung geben werde. Diese Sachfrage ist schwierig genug, das ist richtig, aber sie ist lösbar, nach meiner festen Überzeugung. Während die CDU mit der Gesundheitsprämie festgelegt ist, hat die bayerische Schwester bis heute kein offizielles Gegenmodell vorgelegt, sondern nur eigene Vorstellungen skizziert. Zunächst kam dabei ein 10-Stufen-Modell heraus, das dem heutigen System sehr verwandt ist. Inzwischen aber ist man in München von dieser Idee wieder abgerückt und favorisiert nun offenbar ein Konzept, das den Versuch unternimmt, auf die CDU zuzugehen. Eine kleinere Kopfpauschale von maximal 110 Euro, ergänzt durch einen zweiten, einkommensabhängigen Beitrag. Doch nach Überzeugung der CDU würde beim Kombinationsmodell der CSU ein wesentlicher Effekt weitgehend verpuffen, nämlich die Abkopplung der Krankheitsausgaben von den Lohnkosten. Ferner, so meinen die Christdemokraten, wären bei den Bayern Besserverdiener wie Privatversicherte nach wie vor vom Solidarausgleich ausgenommen und genau das wäre sozial ungerecht. Wie CDU und CSU vor diesem Hintergrund zu einer einvernehmlichen Lösung kommen sollen, steht in den Sternen. Edmund Stoiber hat heute seine Haltung in einem Zeitungsinterview noch einmal unmissverständlich klargemacht. Es muss eine Lösung geben, die aber gibt es nur, wenn die CDU zu Veränderungen an ihrem Prämienmodell bereit ist. Auch gelte weiterhin, dass Gesundheits- und Steuerreform zusammenpassen müssten. In einem Punkt zu Stoiber sei man sich mit der Schwester einig. Der Arbeitgeberbeitrag soll eingefroren werden. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, aber etwas wenig für den großen gemeinsamen Wurf. An diesem Freitag wollen die Generalsekretäre und Gesundheitsexperten von CDU und CSU einen neuen Einigungsversuch unternehmen. Noch am gleichen Abend absolviert Angela Merkel bei der Berliner Regionalkonferenz der CDU die nächste Station ihrer Werbetour an der Basis der Partei. Mit hohem Tempo und schlingernden Achsen biegt die Vorsitzende in eine steile Kurve, bevor sie die Zielgerade vor dem Düsseldorfer Parteitag erreicht. Das war Hintergrundpolitik. Heute die Krise der Union, CDU und CSU zwischen Machtkampf und Richtungsstreit. Eine Sendung von Stefan Dittjen, Volker Findhammer, Peter Quay und Martin Steinhage. Morgen im Hintergrund Politik gesucht, Firma mit Familiensinn.